Etwas Tierhaftes? Was meinen Sie damit? Das Tier ist immer im Fluss, weil es kein Bewusstsein hat, dass es herausreißt. Es denkt nicht über seine Bewegungen nach. Es befindet sich in den Dingen. Der Mensch kann über die Vielfalt der Tiere staunen, über ihre Farben, Formen, Anpassungen, Fähigkeiten, über die unterschiedlichen Eigenschaften der Arten. Ja, er kann sehen, dass gleiche Arten unterschiedliche Verhaltensweisen zeigen. Denn je weiterentwickelt eine Art ist, je dichter sie sich an der Bewusstseinsgrenze befindet, desto deutlicher zeigen sich Ansätze einer Persönlichkeit. Und wie der Mensch über die Verschiedenheit staunen kann, so kann er über die Gleichheit staunen. Denn so wie er selbst, sind auch alle Tiere das Resultat einer unbewussten Kraft, die leben will. Fasziniert aber ist der Mensch davon, dass sich das Tier im Fluss befindet. Dies ist für ihn gleichzeitig abschreckend und anziehend. Wie meinen Sie das? Es wirkt abschreckend, weil der Mensch sieht, wie abhängig das Tier von den äußeren Gegebenheiten und Kräften ist, anziehend aber, weil das Tier in der Welt, in dem Moment, aufgehoben ist. So ist das Tier in der Natur weder glücklich noch unglücklich. Unglücklich ist es nicht, weil es seine Zwänge nicht erkennt, und glücklich nicht, weil es nicht realisiert, dass es da ist. Glück aber muss als Glück wahrgenommen werden, sonst existiert es nicht. Der Mensch hat ein Bewusstsein und kann glücklich werden. Er muss nur erkennen, dass er aufgehoben ist. Dies erkennt er aber erst, wenn er seinen Kraftdrang überwindet und sein Bewusstsein öffnet. Er muss alle Fixierung und Verkrampfung auflösen, dann geschieht alles von selbst. Solange er aber fixiert und verkrampft ist, wird er nur selten das Glück streifen. Meist helfen ihm äußere Umstände, einen gelösten Zustand zu erreichen, und dann schreibt er das Glück diesen Umständen zu. Oder er lässt sich von dem Unterbewussten leiten und realisiert im Nachhinein, dass er sich aufgehoben gefühlt hat. Doch sein Bewusstsein kann ihm nur eine Ahnung davon geben, weil es währenddessen fortgedrängt war. Der Mensch sollte sich aber mit vollem Bewusstsein im Fluss befinden. Ist das überhaupt möglich? Oh, es ist möglich. So wie der Mensch Bewegungen lernen kann, kann er auch lernen, in ein anderes Verhältnis zu seinem Bewusstsein zu treten. Wir waren den ganzen Tag gewandert. Meine Beine schmerzten. Es wurde Abend und mit einem Korb voller Pilze stiegen wir wieder den Hang hinauf. Zu dem Nebel trat langsam die Dämmerung, so dass wir bald gar nichts mehr sehen konnten. Dennoch schritt Tekas sicher voran. Als wir das Dorf erreichten, erklärte er, dass er noch ein wenig durch die Nacht streifen wolle. »Bis morgen also?« fragte er lächelnd. Ich überlegte, sollte ich Tekas über meine Abreisepläne in Kenntnis setzen? Doch ich konnte nicht mitten im Gespräch abreisen. »Ja, bis morgen«, sagte ich und spürte, dass mein Lächeln unsicher war. Tekas tauchte in die Dunkelheit und war verschwunden. Ich blieb noch eine Weile stehen. Wie sehr würde ich ihn vermissen. Auf dem Weg zu Hekubas Hütte dachte ich über das Bewusstsein nach. Wie selten fühlte ich mich aufgehoben.